Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Urbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ohrensausen. Mit Essen. Das ist wie ein Blind Date. Es gibt ein Abendessen, man kennt das Menü, den Termin und die Adresse. Nur die Menschen, mit denen man gemeinsam essen wird, die kennt man nicht. Es ist ein Treffen mit Fremden. Man könnte meinen, die Mitesszentrale wolle mit dem Singletum in München und in Deutschland überhaupt Schluss machen. Davon wollen die Initiatoren Markus Hensler und Jörg Zimmermann aber nichts wissen. Sie gründeten die Mitesszentrale im April 2010, um das gemeinsame Essen wieder zu etwas Besonderem zu machen. Wissen.de war neugierig und hat Dorothea Schmidt zum Mitessen geschickt. Christina rührt in einem Topf, schenkt sich nebenbei Wein ein, trinkt einen Schluck und sagt: Ich bin gespannt. Sie hat sich gerade erst bei der Mitesszentrale registriert und lädt zum ersten Mal Unbekannte zum Essen ein. Im etwa 25 Quadratmeter großen Zimmer ihrer Mitbewohnerin hat sie den Tisch liebevoll hergerichtet. Ein großer Teller, darauf ein kleiner und ein Suppenteller. Außerdem Gläser für Wasser und Wein. Die Servietten stehen dekorativ auf den Geschirrtürmen. Wir sind zu sechst, sagt die Gastgeberin und geht in die Küche. Sie stellt ein Backblech auf eine Bank und schneidet Karotten. Ja, also ich stehe jetzt hier, es ist 7:30. Wie es immer so ist, am Anfang denkt man, man hat massig Zeit, aber am Ende wird es dann doch immer stressig. Ich bin noch nicht angezogen. Ja, und bereite mein Menü vor in der Küche. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil in einer halben Stunde die Gäste kommen, die ich zum Teil, also drei Gäste kommen, die ich nicht kenne. Und ich habe noch nie für unbekannte Leute gekocht. Das ist mein erstes Mal und ja, ich hoffe, es kommt gut an. Es gibt Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe zur Vorspeise, dann eine Spinat-Lachs-Lasagne und zum Nachtisch eine Apfelkaltschale mit Vanilleeis und Sahne. Von Anspannung ist bei Christina nichts zu spüren. Als die Gäste kommen, ist es, als kenne man sich und scherzt sofort. Einer der Gäste heißt Mo, von Mohammed. So könne man die Namen fast aller Anwesenden kürzen, meint er. Das sind wir also. Mo und Mo, Mi, Ma und Do. Christine heißt Chrissy. Mit diesen Namen ist sie auch bei der Mitesszentrale registriert. Was magst du trinken? Wein, Wasser, Bier, Cola? Fragt sie jeden einzeln. Wer bei einem Essen der Mitesszentrale dabei sein möchte, muss sich unter mitesszentrale.de registrieren. Dann kann man als Gast für eine Mitessgelegenheit anfragen oder als Gastgeber ein Essen anbieten, wie Chrissy es getan hat. Wer letztlich zu einem Essen eingeladen wird, entscheidet der Gastgeber. Schließlich sollen die Fremden auch irgendwie zu einem selbst passen. Hobbys und Kochinteressen, die man ins Profil schreibt, geben Aufschluss. Das genaue Alter und der richtige Name bleiben verborgen. Und, wenn man kein Bild hochgeladen hat, auch das Geschlecht. Genau das macht die Sache so spannend. Die Gastgeber und Gäste wissen bis zum Schluss nicht, mit wem sie den Abend verbringen werden. Das ist gewollt. Weg von der Scheuklappensicht hin zu einer offenen Haltung gegenüber dem anderen, lautet die Devise der Gründer. Wir sind an dem Abend zwischen 20 und 40 Jahre alt. Drei Männer, drei Frauen. Monika, die Jüngste, gesteht später, sie habe sich gefragt, worüber man denn mit jemandem sprechen sollte, der viel älter sei als sie. Aber die Frage sei völlig überflüssig gewesen, sagt sie mit einer abwiegelnden Handbewegung. Wir sind nämlich sofort im Thema. Peinliche Pausen gibt es nicht. Michel, mit 40 der Älteste, ploppt eine Prosecco-Flasche auf und serviert diverse Aperol-Spritz, nachdem er es mit einiger Mühe geschafft hat, die Eiswürfel aus dem Behälter zu lösen, den er mit der kleinen Schüssel für das Eis von zu Hause mitgebracht hat. Für ein bisschen Sommerfeeling in der kalten Jahreszeit, sagt er feierlich. It's summertime, oh, everybody wanna be a season. It's summertime, the coldest weather gave me a reason. For summertime, the hotter days, I got to stay up till late. I need to go all day. Chrissy wollte kein Geld fürs Essen haben. Sie hatte lediglich vorgeschlagen, eventuell Wein oder Sekt mitzubringen. Davon ist nun genügend da. Prost, wünscht Michel. Auf den Abend. Die Gläser klingen, Michel lehnt sich leger in den Stuhl. Nur kurz allerdings. Es stellt sich nämlich ziemlich bald heraus, dass Markus einer der Gründer und zudem der Geschäftsführer der Mitesszentrale ist. Ach so, sagt Michel erstaunt und beugt sich vor, als wollte er noch ein »Und warum bist du hier?« oder so ähnlich hinterher schicken. Aber es kommt nichts. Nach wenigen Sekunden hat sich seine sonst flinke und redegewandte Zunge jedoch wieder gelockert. Michel weiß einfach zu jedem und allem etwas zu erzählen. Wie Markus übrigens auch. Wir lachen viel und reden unter anderem über unsere Reiseerfahrungen nach Indien, Spanien und Marokko, wo Mo seine Wurzeln hat. Er schwärmt von dem lockeren Leben. Da kann jede Frau rumlaufen, wie sie will. Wir tauschen Erlebnisse aus dem Couchsurfing und aus Mitfahrgelegenheiten aus. Markus erinnert sich an einen Jugendlichen, der von München nach Como unbedingt über den Brenner fahren wollte. Der Fahrer nahm den direkten Weg. Damit war für den Jugendlichen an der Schweizer Grenze Endstation. Er hatte nur einen polnischen Personalausweis mit dabei. Die Schweiz war zu dieser Zeit noch kein Schengen-Staat. Für die Einreise war ein Reisepass notwendig. Chrissy und Monika servieren die sämige, mit Kürbiskernen dekorierte Karotten-Kokos-Ingwer-Suppe. Wir schlürfen genüsslich und reden weiter, sogar über Beziehungen. Bei so einem Abendessen, das ja schon recht intim ist, liegt der Verdacht nahe, die Mitesszentrale sei aus der Münchner Single-Not heraus entstanden. Rund die Hälfte aller Münchner Haushalte sind Ein-Personen-Haushalte. Deutschlandweit gibt es rund 40 Millionen. Regensburg hat gerade mit knappen 56% Einpersonenhaushalten den bisherigen Spitzenreiter Berlin abgelöst. Geschäftsführer Markus stellt klar, dass seine Mitesszentrale keine Datingbörse ist. Er selbst ist liiert und die meisten anderen Gäste des Abends auch. Es ist nicht ausgeschlossen, über die Mitesszentrale Bekanntschaften zu machen oder den Partner fürs Leben zu finden. Die Idee der Mitesszentrale aber sei eine andere, sagt Markus. Zum einen mache es mehr Freude, für mehrere Personen zu kochen, als für sich allein. Vor allem aber sei der Gedanke in ihm aus dem Wunsch geboren, den Esstisch wieder zu einem Ort der Kommunikation zu machen. Ja, ich bin auf die Idee gekommen vor 3 Jahren ungefähr. Warum? Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es eine Mitfahrzentrale mit Wohnzentrale und keine Mitesszentrale? Ich selber koche gerne, sitze gerne an Tischen mit fremden Menschen, weil es ist der kommunikativste Ort. Man hat tolle Gespräche und lernt interessante neue Menschen kennen und das ist das Schöne an der Geschichte. Für Markus und seinen Mitgründer ist Essen nicht bloße Nahrungsaufnahme zum Sattwerden. Essen hält doch Leib und Seele zusammen, sagt Markus und fährt sich über den Bauch. Er legt übrigens Wert aufs Duzen. Wie bei der Mitfahrgelegenheit gäbe es hier keinen Grund, sein Gegenüber zu siezen. Markus hat sich auch nicht gescheut, eine 70-Jährige zu duzen, die auch schon mal mit ihm am Esstisch saß. Das war total klasse, schwärmt er und schickt erklärend hinterher, der Abend war super. Gespräche mit Älteren sind immer die besten. Dass wir Markus ausgerechnet an diesem Abend treffen, war Zufall. Er lädt öfter mal als Gastgeber zum Essen ein oder geht zu jemandem essen. Nicht um zu kontrollieren, sondern aus Spaß an der Sache. Ja, ich freue mich einfach selber auch, Gäste einladen zu können. Und aus dem ganz normalen Grund, wie das andere Gastgeber auch machen oder andere Gäste, warum gehen sie irgendwo hin, weil sie einen unterhaltsamen Abend verbringen wollen. Viele wissen das ja gar nicht, dass ich das gegründet habe. Das stellt sich dann irgendwann im Laufe des Abends raus. Ja, ich sage das dann vielleicht. Was mich schon natürlich interessiert, ist, was es für eine Rückmeldung gibt. Weil dadurch können wir besser werden, dadurch können wir uns weiterentwickeln. Was kommen für Ideen noch, für Anregungen? Das ist bestimmt auch mit ein Grund, aber der Hauptgrund ist wirklich, wie jetzt auch heute Abend, ich habe Lust, was Gutes zu essen, ein bisschen zu kommunizieren und einen unterhaltsamen Abend zu verbringen. Ja. Unterhaltsam ist das richtige Wort. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist bald 2 Uhr morgens. Kein Wunder, wir nehmen uns mit dem Essen nach französischer Manier richtig Zeit und reden ohne Punkt und Komma. Hört ihr das Getrampel? Hört ihr diesen Lärm? Es kommt immer näher, es ist nicht mehr fern. Und auf einmal steht er groß und stark vor mir. Nein, ich kann's nicht glauben, was ist das vor mir? Es ist ein Dino, Dino. Michel hat das grüne Kuschel-Riesenkrokodil Dino für sich entdeckt, krault es unaufhörlich an den Augen und im Mund, weil Monika ihm gesagt hatte, er möge das besonders gern. Nur zum Essen legt er es weg. Nach jedem Gang frönen die Raucher draußen ihrer Sucht, während drinnen die Konversation ihren Lauf nimmt. Erstaunlicherweise bilden sich keine Grüppchen. Mal reden zwei oder drei gemeinsam, meist aber haben alle ein gemeinsames Thema. Das ist immer so, erfahren wir von Michel, unserem Unterhaltungskünstler. Er ist regelmäßiger Mitesser, gleich sein erstes Treffen war ein Volltreffer. Ein Luxusessen in Wasserburg mit Hummersuppe, Garnelen, feinem Wein und anderem Gaumenschmaus mehr. Dass er bei so einem Abendessen mit fremden Menschen zu tun hat, macht ihm nichts aus. Das sei bei der Mitfahrzentrale und beim Couchsurfing nicht anders. Ist es für mich jetzt konkret nicht, weil ich beruflich einfach mit sehr vielen, sehr vielen neuen Menschen immer zu tun habe und einfach eher sehr kontaktfreudig bin. Und dann ist es eher sehr positiv, wenn man einen ungezwungenen Rahmen hat, wo einfach der Gastgeber sich schon auskennt, das macht es eher leichter. Später bringt Michel augenzwinkernd noch ein Argument für das Abendessen mit Fremden. Meine Freunde kenne ich ja schon. Insofern kann Mitesszentrale durchaus hilfreich sein, wenn jemand neu in einer Stadt ist und Anschluss sucht. In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich mittlerweile rund 4000 Teilnehmer registriert. Auf der Internetseite gibt es Mitessmöglichkeiten in rund 300 Städten. Tendenz steigend. Das Essen soll immer sehr gut sein, sagen Michel und Markus. Und es habe sich rumgesprochen, dass sich alle ordentlich verhalten und manchmal auch herausputzen. Trotzdem gibt es Verbesserungsbedarf, findet Markus. Was haben wir konkret vor? Wir wollen unseren Bewertungsbereich verbessern, unseren Nachrichtenbereich verbessern. Was wir machen wollen, ist, dass wir auch Prämien zur Verfügung stellen. Es soll so eine Art Punktesystem geben. Jemand, der häufiger teilnimmt, ob als Gastgeber oder als Gast, kann Punkte generieren und dann Hotelgutscheine gewinnen oder für Küchengeräte. Wir haben jetzt ein Sofa im Angebot für 5000 Euro, ein Ledersofa. Das wird so in den nächsten 2 Monaten passieren. Also die Seite wird auch ein bisschen umgestaltet werden, attraktiver und auch vom Inhalt her noch unterhaltsamer, dass man auch länger darauf verweilt auf der Seite. Aber zu viel will ich da noch nicht verraten. Dass die Internetseite reformbedürftig ist, stimmt. Aber der Abend ist perfekt. Spätestens als das Dessert kommt. Eben noch dröhnte der Mixer aus der Küche ins Zimmer. Jetzt steht die Apfel-Vanillespeise mit Krokantstreuseln auf dem Tisch. Wie im Chor stimmen alle zugleich ein lautes Mmmh an. Aber keiner stürzt sich auf die Leckerei. Markus hatte recht, es geht immer kultiviert zu. Mo sieht zufrieden aus, grinst übers ganze Gesicht. Er schiebt sich einen Löffel Dessert in den Mund, gesteht später aber, dass ihm etwas anderes am besten geschmeckt hat. Also mir hat am besten geschmeckt die Lachs-Spinat-Lasagne, die fand ich sehr toll. Also und ja, die Atmosphäre, neue Leute kennenzulernen und nette Leute auch, Gott sei Dank. Es ist alles super gelaufen bis jetzt. Ich bin sehr erfreut, dass ich auch unterschiedliche Leute kennengelernt habe und auch viel Informationen ausgetauscht habe mit den Leuten, auch über Reisen, über Städte, über vieles Besondere. Hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Wunderbar. Bist du zum ersten Mal dabei als Gastgeber? Machst du weiter oder bist du auch? Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich finde die Idee sensationell. Es ist wirklich eine tolle Idee und ich werde es auch öfters wiederholen. Auf jeden Fall, also ich bleib dabei. Unsere Bilanz fällt ähnlich aus. Es war ein schöner, geselliger Abend, der nach Wiederholung schreit. Vielleicht treffen wir uns alle in Wasserburg wieder. Der Michel hat uns neugierig gemacht. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.